So etwas gibt es nur einmal in Europa. Auf dem Rhein sitzen deutsche und französische Wasserschutzpolizisten in einem Boot. Seit 5 Jahren gehen sie gemeinsam auf Kontrollfahrten. Marcel Burkhardt war zu Besuch in Kehl bei Dienststellenleiter Timo Stern. Etwas versteckt neben einem großen Schrottplatz liegt die Dienststelle der deutsch-französischen Wasserschutzpolizeistation im Rheinhafen der Stadt Kehl. Noch. Denn geht alles nach Plan, werden die 56 deutschen und französischen Beamten in Zukunft einen neuen, besseren Arbeitsplatz bekommen. Noch näher am Fluss und vor allem weiter weg von Lärm und Staub, die vom Schrottplatz herüberkommen. Noch aber leisten Dienststellenleiter Timo Stern und seine Kollegen ihren Dienst an der Hafenstraße 21. Hier lässt sich beobachten, wie eng Deutsche und Franzosen im Bereich Sicherheit kooperieren. Auf dem Rhein haben sie sich schon seit 1968 gegenseitig geholfen. Und seit März 2012 sitzen französische Gendarmen und deutsche Polizisten sprichwörtlich in einem Boot. Das heißt, in Kehl und den Außenstellen Vogelgrün und Gambsheim gibt es die einzige Einheit in Europa, bei der Polizeikräfte aus 2 Ländern jeden Tag zusammenarbeiten. Polizeihauptkommissar Stern sagt: Im Prinzip bedeutet es in der täglichen Praxis, dass die Kollegen gemeinsam Streife fahren. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Und dass wir gemeinsam mit unseren französischen Kollegen in beispielsweise Taucheinsätze gehen. Die gemeinsamen Einsätze von Franzosen und Deutschen machen die Arbeit effektiver. Beide Seiten sparen Materialkosten und können Personal besser einsetzen. Zum Beispiel auch bei der Kontrolle großer Schiffe oder wenn es zu Unfällen auf dem Rhein kommt. Die deutsch-französische Wasserschutzpolizei ist für viele eine große Erfolgsgeschichte. Für Stefan Seidendorf, den Vizedirektor des Deutsch-Französischen Instituts, ist die Polizeieinheit außerdem ein Zeichen des permanenten Annäherungsprozesses beider Staaten. Denn, so Seidendorf, bei allen Gemeinsamkeiten gäbe es auch sehr viele strukturelle Unterschiede zwischen beiden Staaten. Frankreich ist ein Zentralstaat, die Bundesrepublik föderalistisch organisiert. In Frankreich haben vor allem zentrale Organe die nötige Autorität. In Deutschland können auch untere Organisationsebenen autonomer entscheiden. Polizeihauptkommissar Timo Stern erklärt, was das für die Zusammenarbeit der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei bedeutet. Die größte Herausforderung, das ist aber bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit immer der Fall, zumindest aus meiner Erfahrung, ist, einen Kompromiss zu finden zwischen 2 Organisationen, bei uns jetzt am Beispiel Polizei und Gendarmerie, die gänzlich unterschiedlich funktionieren, die gänzlich unterschiedliche Abläufe haben und wo sich auch unterschiedliche Mentalitäten herausgebildet haben. Und da einen Kompromiss zu finden, das ist die tägliche Herausforderung. Einen Oberkommandeur gibt es in Kehl nicht. Eigentlich müssen Timo Stern und der französische Kommandeur Nicolas Mégenie mit einer Stimme sprechen oder aber den Kompromiss zwischen 2 Meinungen finden. Denn sie sind die Köpfe der beiden Organisationen, die unter einem Dach miteinander arbeiten. Beide sagen, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Das müssen sie täglich wieder beweisen, erklärt Timo Stern. Denn vieles ist zwischen deutscher Polizei und französischer Gendarmerie unterschiedlich. Wir auf deutscher Seite sind, was die Organisation angeht, eher zivil organisiert. Die Polizei ist eine zivile Einrichtung. In Frankreich, die Gendarmerie, ist eine militärische Einrichtung. Das heißt, die französischen Gendarme sind militärisch ausgebildet und auch geprägt. Das führt dann natürlich im täglichen Dienst immer zu irgendwelchen lustigen Situationen, ja, wo man merkt, dass die Unterschiede auch im Denken einfach da sind. Ja. Als Beispiel, in Deutschland darf jeder Polizeibeamte von sich aus, wenn er einen Verdacht einer Straftat hat, ermitteln, ja, und darf diese Anzeige auch selbst bearbeiten. Ja. Weil alle Polizeibeamte auf deutscher Seite, zumindest in Baden-Württemberg, sind Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Auf französischer Seite ist das nicht so. Ja. Da gibt es die Gendarmen, die mit Zusatzausbildung auch so eine Ermittlungsperson darstellen. Das ist aber nicht per se mit der Ausbildung so passiert. Das heißt, es gibt Gendarme auf der operativen Einheit, die dürfen Anzeigenvorgänge gar nicht selbstständig bearbeiten. Und das ist so ein großer Unterschied. Ja. Trotz der Unterschiede in Mentalität und Organisation respektieren und vertrauen sich Deutsche und Franzosen. Stern hofft, dass es so gut weitergeht. Die Reaktionen der Menschen auf beiden Seiten des Rheins machen ihn optimistisch. Die sehen deutsche und französische Wasserschutzpolizisten inzwischen als feste Einheit. Wir machen auch im Sommer gemeinsame Streife im Stadtgebiet Straßburg auf dem Wasser, sodass die Kollegen auch dort wahrgenommen werden als gemeinsame Einheit. Stern geht noch einen Schritt weiter. Er hat einen Blick für die politische Dimension. Dass wir eben ein Symbol sind. Symbol für die deutsch-französische Freundschaft, Symbol für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Gerade hier in Kehl, wo vor 70 Jahren noch Krieg war, wo vor 70 Jahren noch aufeinander geschossen worden ist. Und heute arbeiten wir zusammen mit französischen Waffenträgern in Deutschland und auf französischer Seite. Das ist dann schon bemerkenswert.